1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, mit mir Klaus 4. So muss es korrekterweise heißen. Ich freue mich auf 3 Stunden Musik, in denen uns unter anderem ein Animal Collective Remix begegnen wird, dessen Spur in die englische Dubstep-Szene führt. Und des Weiteren will ich mich unter anderem hier um eine, wie ich finde, sehr visionäre und fantastische Zusammenarbeit kümmern zwischen dem Drum-and-Bass-Duo Instrumental und D-Bridge. Das im Laufe der heutigen Show. Die beginnt mit dem jungen Briten Essa und seinem monströsen Glam-Elektropop-Titel Headlock. Hier ist Essa. The glow of the moon. Thank you. 1 Live 4 mit Klaus 4. Ich wollte es doch nochmal korrekt sagen, sonst entsteht der Eindruck, ich sei hier mit dem Sender auf eine Art verheiratet, die schon nicht mehr feierlich ist. Wir hören hier im Hintergrund Neckhead aus Leeds mit dem Titel Build It Up. Und er findet sich auf einer Compilation des Wax On Labels. Dahinter steht der Nightmares on Wax Häuptling DJ East. Wax On Records Volume 2 mit kräftigen, funkigen Downbeat Tracks. Also Neckhead finde ich mit diesen beiden Titeln, die hier vertreten sind, über die Maßen gut. So ein bisschen in der Tradition von Ryan Christian auch, aber eben mit sehr pfundigen Bässen untenrum in den Tracks. Neckhead. Davor habe ich gespielt ein Duo, ich spekuliere mal, aus Berlin, weil ich sie vor kurzem schon gespielt habe. Nautic Nastic mit diesem Booty Distortion Funk Party Lights. Und während dieser Titel hier langsam ausfadet, möchte ich einen Teil meiner inneren Gedankenwelt hier ruhig mal nach außen kehren. Manchmal denke ich wirklich, und ich bemühe da einfach mal eine Zeile des von mir geschätzten englischen Rappers Rodney P. Big things we're in. Also große Dinge begleiten uns, große Dinge, deren Zeuge wir sind, wo wir drin sind. Und ich denke dabei nicht etwa an die Europawahl oder jetzt unbedingt an Rock am Ring, sondern im Grunde an Platten, an Musiken, die in diesen Tagen, in diesen Monaten vielleicht nur 50, 100, 200 Mal über die Ladentheke gehen. Aber was soll's? Sie sind so fürchterlich aufregend. Sie richten Chaos an, Konfusion. Aber wie sehr freut man sich, wenn sich das alles lichtet und vor uns liegt, Ladies and Gentlemen, die blanke Erlösung. Stell dir einfach mal vor, du fällst, wenn du gerade in irgendeinem Raum sitzt, jetzt vom Stuhl, stürzt gegen den Tisch, der Tisch stürzt gegen die Wand, gegen einen Wandschrank, der fällt seitlich um, reißt alle Sammeltassen runter und dann hast du als Bild vielleicht ansatzweise das, was wir jetzt übrigens nicht zum ersten Mal hier erleben werden von Debris. Ich will heute hier so ein paar echte Querschläge auch durchaus mal platzieren. Debris aus seiner Clé de Bras EP. Hier kommt ein Titel und danach anschließend dann die gute Iconica. We'll be right back. 1 Live 4, die Britin Iconica möglicherweise auch als Remixerin von DJ Mujabe, dem Südafrikaner, der vor mehr als einem Jahr diesen Riesenclub-Hit hatte mit diesem Track hier, nämlich Township Funk im, jetzt bleibe ich beim Iconica Remix. Der nächste Mann ist für mich immer noch so etwas wie ein Geheimnis. Geheimnisvoll klingt auch sein Name. Man könnte fast glauben, er stamme von irgendeinem anderen Planeten und sei so etwas wie der Onkel oder der Bruder von Fabelwesen wie etwa King Ghidorah. Sein Name ist Ondra. Sein Album, die Ziffernfolge 108, jeweils durch Punkte, also Dots, getrennt. Und auch seine Tracks, häufig nur anderthalb Minuten lang, sind häufig genug verzerrte Grimassen, irgendwelche Schattenspiele rhythmischer Art. Im Wesentlichen ist das Ganze schon Hip-Hop und ich habe für heute mal einen etwas straighteren Titel zunächst ausgesucht, der heißt Disco. You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. What? Where we're going. exactly how they want to be. Live 4. Meiner Meinung nach haben wir hier gerade eine der absolut aufregendsten neuen amerikanischen Bands gehört, die ich schon mit ihrem ersten Album hier mit großer Euphorie gespielt habe. Das zweite ist soeben erschienen von der New Yorker vierköpfigen Band Akron Family, die musikalisch zu umschreiben fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Sicherlich spielen da folk-inspirierte Dinge eine Rolle. Sicherlich ist das Ganze auch im weitesten Sinne ein Rock-Experiment. Es ist eine typische Apartment-Band, deren Mitglieder sich unter anderem bei der Arbeit in Kaffeehäusern kennengelernt haben und die sich dann im Apartment gewissermaßen einen Proberaum eingerichtet haben. Ich habe das mal nachgelesen und da natürlich höllisch leise sein mussten. Und so kam es von Anfang an, dass auch Geräusche, die man im wahrsten Sinne des Wortes mit Tellern, Tassen, Löffeln machen kann, perkussive Geräusche gesampelt wurden, um der ganzen Sache so etwas wie eine perkussive Linie zu geben, weil man da in dem Apartment natürlich nicht groß rumtrommeln konnte. Aber die Klänge hat die Band so lieb gewonnen, dass die auch nach wie vor reichlich ornamentiert durch die Tracks schweben. Das ist ein akustisches Abenteuer diesem neuen Album zu folgen, das ich hier einfach mal mit 3 Ausrufezeichen ganz fett empfehlen möchte. Set 'em Free. So heißt das Album von Akron Family, die im Übrigen von Michael Gira entdeckt worden sind, der mit seiner Band The Swans eine ganz wichtige Rolle im New York der 80er Jahre gespielt hat. Jetzt kommt ebenfalls aus New York das Animal Collective mit Summertime Clothes, eine Auskopplung aus dem aktuellen Album. Und die geht, und das ist eine interessante Koalition, ausgerechnet am Tag der Europawahl habe ich Probleme mit diesem Begriff, eine interessante Koalition, die sich da mehr und mehr anbahnt zwischen Avantgarde-Bands aus New York und sagen wir ruhig mal avantgardistischen Bassproduzenten aus England. Denn der Remixer des jetzt folgenden Animal Collective Tracks ist LD. Und dieser LD ist, wie auch die eben schon gehörte Iconica, im Grunde so etwas wie ein Schützling, der, ich sag mal, Spinne im Netz, wenn es um Londoner interessante avantgardistische Bassmusik geht, nämlich Code 9. Und um diesen LD möchte ich mich in den nächsten Minuten stärker kümmern, denn seine Art Rhythmen zu inszenieren finde ich hochinteressant und sie läuft für meinen Geschmack am Ende auf eine Form von Soccer-Hausmusik hinaus. Animal Collective, Summertime Clothes im LD Remix. Leaking the AC suite. Sound a voice in the clock says you're not gonna get tired. Rip off your sleeves and I'll ditch my socks. Run through the songs from the cars as they pass. Run through the cardboard, smell that trash. Walking around in our summertime clothes. Nowhere to go, what a body's clothes. Thank you. Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen, wir folgten der Spur von LD, dem Briten Leon Day, der zunächst das Animal Collective remixte, dann fanden wir einen eigenen Track von ihm vor, nämlich Traumatic Times, den er auf dem Hyperdub-Label von Code 9 veröffentlicht hat. Und dann hatte ich gedacht, Sully mit Give Me Up ist eigentlich ein Tune, der gut dazu passt. Und ich schwöre, es war so, als ich ganz genau hingesehen habe, fast unmittelbar vor der Sendung, da sehe ich im absolut Kleingedruckten, auch der gerade verklungene Track von Sully ist letztendlich im LD-Remix. So viel mal dazu im Hintergrund, das ist Genius mit Out of the Future. Gleich die Infos und dann geht's hier weiter mit 1 Live 4. 4. Okay, ich möchte die nächsten weiteren Minuten hier zunächst verbringen, vielleicht so ein bisschen unter der Balkenüberschrift Drum and Bass gestern und heute. Eine Inspiration oder ein Anlass, das so zu tun, sind neue Platten, die reingekommen sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Information, dass der Londoner Club Fabric, dessen Mix-CDs ja nun schon wirklich reichhaltig Tradition haben, es gibt da um die 50 Veröffentlichungen mittlerweile, dass die neue Fabric Mix-CD von einem Pionier der Szene gefertigt bzw. angestellt worden ist, nämlich LTJ Bookham. Und wenn ich sagte gestern und heute, dann gehen wir jetzt erstmal ins Gestern, nämlich ins Jahr 1991 zu einem Titel von LTJ Bookham, den er damals bereits produziert hat. Der Titel heißt Demon und hier ist er. LTD Bukem aus dem Jahr 1981 mit seinem Titel Demons. Damals in jener Zeit gründete er auch sein bis heute bestehendes Label Good Looking, das dann auch um Looking Good erweitert wurde, um einige andere Labels mehr, in denen auch Downbeat gemacht wurde. LTJ Bukem dürfte bis heute der am härtesten tourende Drum-and-Bass-DJ überhaupt sein. Wie oft er rund um den Globus gespielt hat, das möchte ich offen gestanden gar nicht wissen. Zu seinen ersten Kunden, seinen ersten Klientel, den ersten Artists, die er auf seinem Label hatte, zählte Nuki, dessen hyperschnelle Roller und fette Synthi-Wände bis heute eigentlich so sein Trademark sind. Und eben jener Nuki wird am 19. Juni, das ist ein Freitag, im Goethe-Bunker in Essen zu Gast sein und wird dort unterstützt von seinem MC Five Alive sowie von der Bass Assassins Crew um Nogata, Kings, Mattes, Disaster, Funky Flex, Cypher und einigen anderen mehr. Das wird bestimmt eine fette Party. Nuki im Goethe-Bunker am 19. Juni. Und jetzt hören wir ihn natürlich auch von seiner neuen EP, die heißt New Beings. So, mit diesem Track sind wir dann gewissermaßen schon wieder in der Neuzeit von Drum and Bass angelangt. Vor einem Jahr kam ein neuer Zug auf, zog ein neuer Wind auf. Plötzlich stand das Gemini-Prinzip im Raum, The Gemini Principle, das Standardwerk und das Album des Jahres 2008 überhaupt von D-Bridge. Bei dem will ich nochmal anknüpfen, und zwar einem Titel, wo D-Bridge zusammen mit Instrumental gearbeitet hat. Diese Zusammenarbeit erfährt in diesen Tagen nämlich eine Fortsetzung. 1 Live 4. Wir haben zuletzt jetzt hier zwei Tracks gehört in einer Linie aus der neuen EP des britischen Duos Instrumental, das schon bei der Namensgebung andeutete, dass es mit Eigenheiten nicht geizt, denn einige werden es wissen, trotzdem sag ich's, Instrumental schreibt sich mit einem Doppelpunkt hinter der zweiten Silbe, also hinter dem A, Instra, Doppelpunkt, Mental. So schreiben die beiden sich, die jetzt soeben ihr Doppelvinyl, eine EP, wenn man so will, also vier Tracks sind drauf, kein Album, Sepia Tones veröffentlicht haben. Zwei Tracks daraus, einer Instrumental pur, der zuletzt gehörte in Zusammenarbeit mit D-Bridge, und man hat, glaube ich, klar und deutlich gehört, dass sich hier wenn nicht alle, so doch etliche klassische Vorzeichen des Drum and Bass geändert haben bzw. weggefallen sind. Das ist schon eine hochklassische und so von mir auch noch nie wahrgenommene Form von Ambient Drum and Bass, wenn man will, die sehr ins Cineastische drängt und bezeichnenderweise auch auf dem eigenen Label von Instrumental herausgekommen ist. Das trägt den Namen Darkestrel, eine Kombination, also wenn man so will, aus Dark wie dunkel und Orchestral wie orchestral eben. Zwei Tracks aus diesem fantastischen Doppelvinyl, Sepia Tones, Instrumental und D-Bridge, wie gesagt, ist, ich müsste nachschauen, an ein oder zwei Tracks beteiligt. We'll be right back. 1 Live 4. Wir hörten eben den großen Titel von Burial und Forthead Moth. Hier im Hintergrund, das ist die amerikanische Singer-Songwriterin Courtney Tidwell, von der Ende des Monats ein Album erscheinen wird, die aber traditionell mit ihren Songs gerne in die Nähe von Club-Produzenten geht. Watussi ist ihr aktueller Track, den sie hier in die Hände des Kanadiers Dan Snaith gegeben hat, der als Manitoba ja schon viele Klangskulpturen produziert hat. Watussi also hier im Dan Snaith alias Manitoba alias Daphne Remix, so nennt er sich hier, Courtney Tidwell. We'll be right back. 1 Live 4, das ist Musik aus dem neuen Album des schottischen Duos Silicon Soul, selbst betitelt übrigens, beileibe aber nicht das erste Album der beiden, die hier eine großartige Dub-Trumpfkarte aus dem Ärmel ziehen, mit Hilfe dieser schön durch den Track wehenden Melodika. Language of the Soul heißt der Track von Silicon Soul. Gleich die Infos hier, bis dahin in der kleinen Lücke, da haben wir ja ein geniales Gegengift gegen solche kleinen Zeitlücken, und dieses Gegengift heißt Onra. Steffi Orbach und Markus Epping um Mitternacht. Beteiligung an Europawahl weiter gesunken. Sechste Leiche nach Flugzeugabsturz geborgen. Und das Wetter, der Regen hört auf. An der Europawahl haben sich so wenige Menschen wie noch nie beteiligt. Im Schnitt gaben nur 43 von 100 Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Gewinner sind europaweit konservative Parteien. Sozialdemokraten mussten Verluste hinnehmen. Die Einzelheiten. In vielen EU-Ländern haben die Wähler Mitte-Rechts-Parteien gestärkt. In Frankreich gewann das konservative Bündnis von Präsident Sarkozy, in Italien die Partei von Regierungschef Berlusconi. In Spanien haben die regierenden Sozialisten verloren. In Großbritannien wird eine Niederlage der Labour-Partei erwartet. Manche Länder erlebten einen deutlichen Schwenk nach rechts, etwa Dänemark, Finnland, Österreich und Ungarn. Dort haben die Menschen viele Europakritiker ins Parlament gewählt, auch einige Rechtsextreme sind dabei. Eine Überraschung gab es in Schweden. Dort hat die Piratenpartei den Einzug ins Parlament geschafft. Sie fordert kostenlose Internet-Downloads für alle und schickt einen Abgeordneten. Im Europaparlament sitzen gut 730 Abgeordnete aus allen EU-Ländern. In Deutschland haben die Wahlen Gewinne für die kleinen Parteien gebracht. Die Grünen sind drittstärkste Kraft mit rund 12%. Die FDP legt zu und holt mit rund 11% ihr bis jetzt bestes Europawahlergebnis. Auch die Linke ist im Parlament vertreten. Stärkste deutsche Kraft bleiben CDU und CSU mit rund 38%. Im Vergleich zur Wahl vor 5 Jahren ist das allerdings ein Verlust von 6 Punkten. Die SPD muss das schlechteste Ergebnis hinnehmen, das sie bei einer bundesweiten Wahl je holte. Sie landete bei knapp 21%. Die Bundesregierung will morgen entscheiden, ob die Karstadt-Mutter Arkandor Hilfe vom Staat bekommt oder nicht. Wenn sie Arkandor den geforderten Kredit in Höhe von 437 Millionen Euro nicht gibt, muss das Unternehmen nach Angaben eines Sprechers Insolvenz beantragen. Heute hatten sich die Chefs der Karstadt-Mutter Arkandor und der Kaufhof-Mutter Metro zu einem Krisengespräch getroffen. Offenbar gab es eine Einigung darüber, dass die beiden Warenhäuser demnächst zusammengehören sollen. Politiker hatten signalisiert, dass dadurch Staatshilfen eher zu bekommen wären. Die brasilianische Luftwaffe hat ein weiteres Opfer des Air France-Absturzes geborgen. Insgesamt konnten damit 6 Tote aus dem Wasser gezogen werden. Die Luftwaffe hat weitere Leichen gesichtet. Da das Wetter an der Absturzstelle zurzeit aber sehr schlecht ist, ist es schwierig, sie zu bergen. Inzwischen hat sich ein französisches U-Boot auf den Weg zur Absturzstelle gemacht. Am Mittwoch soll das Boot ankommen und mit der Suche nach dem Wrack des Airbuses beginnen. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht hört es auf zu regnen und es lockert auf. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel. Regen kommt nur noch ganz selten runter. Dazu in Bad Salzuflen höchstens 18 Grad, in Karst 19 und in Bochum werden es bis zu 20 Grad. Die Tage danach werden wechselhaft, es wird aber wieder etwas wärmer. Stauschau. Keine Staus. Eins live. Vier. Ja, das ist richtig. Wir sind neu im Tag und neu in der Stadt, new in town. Es geht weiter mit Little Boots alias Victoria Hesketh. Thank you. 1 Live 4. Im weiteren Verlauf dieses Monats erscheint das Debütalbum des englischen Duos La Rue, das hier und da von Leuten, die schon mehrere Tracks gehört haben, mit den Eurythmics am Ende sogar verglichen wird. Natürlich haben wir eben In For The Kill von La Rue im Remix gehört von FOMO. Hier im Hintergrund, das ist ein ganz interessanter Mann, der in diesen Wochen wirklich nachhaltigsten Beifall vor allen Dingen vom Fachpublikum bekommt, sprich von anderen Produzenten. Der Mann kommt aus New York, heißt Faulty DL und hat ein Album namens Love is a Liability auf dem Planet Moo Label aus England veröffentlicht. Die Kunst dieses Mannes, ich glaube, das war ganz gut zu hören, besteht darin, geschichtsbewusst zu umspielen, wenn man so will. Denn bei ihm tauchen immer wieder so schöne, hübsche, kleine Garage Beats auf, die er aber ständig variiert, modifiziert, dann auch mal in Richtung Drum and Bass laufen lässt. Den gerade gehörten Titel würde ich fast als eine Art Buster zwischen Garage und Drum and Bass bezeichnen wollen. Und der Mann zeigt sich da ausgesprochen kunstfertig. Also wer mal wirklich auch unter produktionstechnischen Aspekten genießen möchte, der ist bei Faulty DL mit Love is a Liability, glaube ich, an eine ziemlich gute Adresse geraten. Jetzt möchte ich mal zurückgehen. Ich habe schon mal heute einen Track aus diesem Genre, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, zurückgehen in Richtung Berlin Bass. Klingt gut, ne? BB, Berlin Bass. Aber es gibt ja in der Tat da eine recht vitale, lebendige Szene, die ihre Musik wirklich aus zahlreichen Einflüssen speist. Gut, das tun viele, viele andere auch, aber hier muss man es wirklich sagen. Booty, Elektrokram, Grime aus England natürlich, der hier in Deutschland ja nie so richtig 1:1 übersetzt worden ist. Elemente aus Techno natürlich auch, aber am Ende muss unter dem Strich vor allen Dingen ein ganz, ganz dicker Bass stehen. Und mit zum Mittelpunkt dieser Szene zählt ganz sicherlich das Trio, ganz kleines Fragezeichen von meiner Seite, aber ich meine, es wären drei Leute, das Trio Jacuzzi, das mir jetzt seine neue EP Watching You zugespielt hat. Die gibt es in mehreren Remixen. Ich spiele sie mal hier im Oliver S. Remix. Und danach möchte ich eine Figur aus dem Jacuzzi-Team dann hier auch noch vorstellen. Das ist Robert Koch, der ja in den letzten Monaten verstärkt auch mit dem amerikanischen Rapper Cerebral Vortex unterwegs ist. Und da habe ich hier eine neue Aufnahme, die ich recht gut finde und gleich spielen möchte. Zunächst aber Jacuzzi, Watching You. We'll be right back. here to keep the place rocking alive. See? Yeah. Wir hörten hier bei 1Live4 eben Robert Koch von Jacuzzi, aber alleine mit seiner Aftershocks-EP, auf der Cerebral Vortex eben auch zugegen ist, mit dem Soundboy. Und gerade verklungen. Ich meine, darf ich hier mal ganz platt küchenphilosophisch daherkommen? Das Leben ist ja wohl zum Lernen da. Und wer zu solchen Tracks wie dem gerade gehörten nicht auf Anhieb, ich sag's jetzt mal klar und direkt, seinen Arsch bewegen kann, der muss es eben lernen, denn anders geht es nicht. Dieser Kerl hier, Bullion, den wir gerade gehört haben, ich glaube ganz fest daran, dass wir von dem noch viel, viel mehr und auch in einem viel, viel größeren Kreis hören werden. Diese Young Heartache EP, aus der ich hier seit Wochen immer mal wieder so einen Titel unterbringe, die finde ich hammer, hammer gut. Young Heartache, das ist auch der Track, der Titeltrack, den ich hier eben gespielt habe. Ich könnte aber auch die drei anderen wahlweise nehmen, die stehen sich da in nichts nach. Bullion schreibt sich mit Doppel-L-I-O-N und natürlich mit U. Wir gehen ganz kurz zurück nach Berlin. Daniel Haxmann bringt in wenigen Tagen seine neue EP heraus, Gostoso, und daraus ein Titel, Achtung, ich lese den richtig vor, Copa Banana. Jetzt möchte ich einfach mal so richtig schön traditionell werden, aber richtig schön. Yo, welcome to the bay, where the clouds can't stay. They're chased away by the rays, blazed by the sun that sets in the west. Where money travels hands like a credit card debt. Like, screw it, I'ma pick up those brand new kicks. Charge to the game, we're about it when we rich. Like Silicon Valley, where nerds now hitch to uber hot wifeys with silicon tits, who might fund the bricks out of build the projects. Mostly if it's a look that'll increase margins. And every day we walk past those that starving or trying to get a hit, the source of their problems. Hey, I'm just trying to do the best that I can in high tech world, moving faster than grams. Slanged in the mission with gunshots is numerous. Drug promise, ludicrous, crack baby from uterus. Hey, I know a few, know I'm talking about. It's a place we've grown, it's a place called home. It's a place that we face every day in the morn. A place if I leave, best believe I'll be torn. It's the base. No matter how long I can stay, I'll be. Years ago, my folks came to the bay searching for vehicles. They had the drive to drive towards a scenic view. Flat broke, where hopes and dreams are feasible. Coming from Asia, things were barely readable. Burgers and fries, things were barely eatable. But opportune, this place was unbelievable, inconceivable. When words like chink were teachable. Despite the racism, they asked, what would Jesus do? And pray for children, God willing, receive a few. Then I arrived, survived 89. When quake shook us up and scuffed the state of mind. I grew up to an ill-fitting suit trying to climb from corporate to forfeit, scoring checks to rhyme. And I'm now in Frisco, water surrounds my grind. And men in leather chaps are chaps with gang signs. The home of hyphy, where living is pricey. And blood pays the streets that police just might see. It's the home I'm at, raised and born. The home if I leave, best believe I'll be torn. It's the bay. The Bailey smell, I said, inhale, exhale, take a breath, it's the place we dwell, said, inhale, exhale, take a breath, that's the Bailey smell, I said, inhale, exhale, check it out as the bay prevails, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, it's 2008, Kira One, Club Familan. Frisco to the East Bay, to the South Bay, all day, every day. 1 Live 4, das ist der Amerikaner Kero One. Ich habe vor 2-3 Tagen bin ich an sein Album gekommen, das ich noch nicht in Gänze gehört habe. Ich halte mich hier im Moment an die vorab ausgekoppelte 12er. Welcome to the Bay haben wir gehört. Ich möchte hier einen knallharten Bruch machen. Es gibt eine Band, der ich mich seit vielen Jahren verbunden fühle. Sie passt hier vielleicht nicht so wirklich rein, aber was mag das schon bedeuten? Ich habe sie hier im Übrigen schon gespielt, denn diese Gruppe aus Kalifornien hat einen Hang in Richtung Ska, in Richtung Dub, hat sich immer auch mal mit ungewöhnlichen Gästen verstärkt. Das ist auch jetzt hier der Fall. Wir hören nämlich an der Orgel Booker T. Jones, die große Hammond-Legende. Aber die Band, von der ich rede, das ist natürlich Rancid mit dem neuen Album Let the Dominoes Fall, aus dem ich eben diesen Track hier mit Booker T. Jones an der Hammond-Orgel spielen möchte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No one is safe here, we're all in danger. The back corridor, I see a stranger. Robbing and ransacking, I feel walking. Lock your doors now, I hear them knocking. What to no good, what to no good. Like a spark on wire, lost for the wood. Best intentions get misunderstood, but that motherfucker is up. Plaster off the ceiling, crypt in darkness, I see him standing. Making moves in the night, he's a ghost man. What to no good, what to no good. Like a spark on wild, more splinter in wood. Best intentions get misunderstood, but that motherfucker is up. What to no good, what to no good, what to no good. Yes, I did. I love the style, I love the look, I love the way that she looks. my pimp game sink, I'm on the brink. Little chat, little drink, one smile, a little wink. I like the style, I like the look, but I'm loving the way she thinks. But me, I don't fall in love, I stand up in it. So hang on a minute, can we take some time? Cause she's fine and good looking, can make man blind. But I feel I want to make her mine, I can't lie, yo. 6 months awaited. Trust me, family, this girl here is highly rated. Sentimental, yeah. Yes, I did. I love the style, I love the look, I love the way that she lived for me. Can I ever do you, man? I heard about you. For finally, I think I have it. But again, rhythm killer on the big inside. Thank you. Wir haben nach Rancid Musik aus dem neuen Album der Dub Pistols aus England gehört. Rum and Coke heißt das. Viele Tracks sind vokalisiert, insbesondere mit dem alten Campen Rodney P. und mit diversen Reggae-DJs, also Reggae-Sängern, wie zum Beispiel Gregory Isaacs, der da eben mit Rodney P. zusammen zu hören war im Titel Six Month. Hier im Hintergrund, das ist schöner, wirklich, ich mag das sehr, UK Big Room House, also kann man durchaus in großen Hallen spielen. Dieser Titel hier stammt von Geddes und Alex Jones, heißt Tubular und findet sich auf der Paperweight EP. Ich wollte heute im Vorfeld der Sendung zwei sehr interessante, mit eigener Handschrift versehene amerikanische Bands aufs Trapez bringen. Im Falle von Akron Family habe ich das relativ zu Beginn der Sendung schon getan. Zum Ende hin möchte ich hier das neue Album der Dirty Projectors ins Spiel bringen. Bitte Orca heißt es. Daraus hören wir einen Titel. Und verabschieden möchte ich mich heute mit dem Burial des Münsterlandes. Diese Ehre geht an Jean-Michel und sein neues Album Tons of Fun, mit dem wir gleich schließen. Klaus Vier ist mein Name. Alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören, dir und euch. Eine gute, erfolgreiche, gesunde, schöne Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Ciao.